Gut. Ich danke dir. Es wurde geschrien. Ja, das geht das klar mit der GL. Ja, André, dann fang mal an. Mit was fangen wir an? Na, mit dem Lied, von dem wir immer anfangen. Das ist ein Hit. Okay. Wir singen irgendwas mit Messer und der erste schreit Verfassungsschutz, die zweite sagt voll geil und die dritte, das ist Kunst. Doch was davon letztendlich angebracht ist, keine Ahnung, frag mich nicht, ich versteh das selber nicht. Vielleicht naive Trottel, für die alles gleichbedeutend ist. Vielleicht zu längst zu zynisch für den feinen Unterschied. Vielleicht sie selbst als Unzione Abspaltung von allen. Vielleicht hat wohl die Hoffnung einfach jedem zugefallen. Können wir den Monitor lauter, die Beats vor allem. Der riecht geil. Ordentlich lauter bitte, danke. Die Sherman Beauties, das ist doch voll der Schrott. Trotzdem zahlt der Eintritt und damit auch unser Frei. So, wir danken euch dafür, denn jetzt sind wir berühmt. Wir müssen uns nicht mehr auf Inhalt bemühen. Peinlich, die Tracks durchzugehen, die wir jede Woche vom Publikum spielen. Das Weiße ist hohle Scheiße, die ins Handy getippt und ein paar bessere Parolen. So von Hass gegen Techno. Ich weiß nicht, ob das sein muss, vielleicht sollten wir es lassen. Aber was man sonst so macht, haben wir vergessen. Wieso ist das ein Track? Es hat sich halt gereimt. Gut ist es nicht, aber für diese Szene reicht. Reicht uns. Beauties, das ist doch voll der Schrott. Trotzdem zahlt der Eintritt und damit auch unser Frei. So, wir danken euch dafür, denn jetzt sind wir berühmt. Wir müssen uns nicht mehr um Inhalt bemühen. Guten Abend. Voll schön hier, Jena, habe ich gehört. Normaler Abend in der ostdeutschen Provinz. Ich chill in der Großraumdisco mit Wodka Bull und Pfeffikorn. Hier gibt's meine Lieblingsdrinks. Heute läuft EDM und allerfeinster Schlager. Ein kleines Tänzchen mit Theater. Ihr wisst, wofür ich brenn. Könnt ihr alleine bleiben? wir den fetten Bass. Dankeschön. Danke. Nicht dein Ernst. Den kennt er sicherlich. Ist ein Hit. Man sagt über uns viele lustige Dinge. Lass es das sein, denn was soll es bringen? Außer verschwendeter Lebenszeit. Wir sind nur Opfer im Netz und im Real Life. Vielleicht wollen wir wirklich, dass Deutschland verreckt. Vielleicht ist es auch nur ein Marketing-Gag. Vielleicht meinen wir alles doch nicht so ernst. Schon vor eurer Tür! Politisch aktiv sind wir eher nicht, aber voll auf dem Schirm, also wer ist hier mit? Schöne Grüße aus dem Osten, ein Status Update von den staatlich geprüften Linksextremisten! Vielleicht ist der Meth, anscheinend haben wir eine gewisse Relevanz. Ist uns voll egal, denn das hier ist Punk. Wir können machen, was wir wollen, aber meistens sind wir einfach voll. So schlimm ist es nicht, denn es ist szenegerecht. Ohne uns läuft unserer Party ist nur Elektro-Trap. Stimmt nämlich wirklich. Spielt ihr mal bitte auf unserer Demo. Für ein bisschen Bewegung. Die Leute von heute sind nicht leicht zu erreichen. Hallo liebe Beauties, könnt ihr da was reißen? Aktiv sind wir eher nicht, da wir voll auf dem Schirm. Also wer es hier will. Schöne Grüße aus dem Osten, ein Status Update von den staatlich geprüften Linksextremisten. Bild. Dankeschön. Wir sind die Eastern Beauties, das haben wir schon mal erwähnt. Wir spielen im MVZ Wagner, das ist sehr lieb. Danke, Benny, dass du uns eingeladen hast. Ich hätte es fast vergessen, wirklich. Gut, dass wir dran gedacht haben. Danke, Facebook. Now is the subject. PMA abgekürzt, das klingt wie eine Krankheit, aber Sammy sagt, das ist Depression halt. Ihr seid YouTube-Stars, ich bin Rave-Punker, ihr seid Young New Leaders, ich bin nur ein Verlierer, ihr seid eh so Hippies, immer Lächeln auf den Lippen, ihr habt Räucherstäbchen, ich so Schnaps und Kippe. Positive mental attitude. Morgen Sport und alles wird gut. Positive mental attitude. Du nimmst kein Geld, spendest trotzdem Blut. Positive mental attitude. Das Leben kommt erst nach dem Tod. Positive mental attitude. Alles weitere erfährst du in meinem Buch. Die Welt ist nicht scheiße. Du machst es nur kaputt. PMA. Nimm doch deine Depression. PMA. Und geh mit ihnen joggen. PMA. Drug free, think positive. PMA. Be everything but negative. PMA. It's fun to live with. PMA. It's fun to live. PMA. Positive mental attitude. Morgen Sport und alles wird gut. Positive mental attitude. Positive mental attitude. Das Leben kommt erst nach dem Tod. Positive mental attitude. Alles weitere erfährst du in meinem Buch. Thank you. Jetzt kommt er wirklich, ne? Also. Du hast ein Semester Ostdeutschland in Köln studiert, warst in Leipzig zu Besuch und hast die Lage observiert. 30 Jahre sind vergangen, es wurde Geld reingesteckt. Das Verhalten trotzdem anders als im Bundestrend. Es fing auf einmal an, wer konnte das erahnen? Bis 2014 war doch alles ganz normal. Sie kamen aus dem Nichts, der Osten wurde überrannt. Und aus der blühenden Landschaft wurde dunkel Deutschland. Scheiß Mikro. Oh nee. So, die Storcher-Jammer-Ossis, Sex sind jetzt das wieder gut gewordene Deutschland ist entsetzt. Unheimliche Dinge nehmen da ihren Lauf. Das ist nicht unser Stil, baut die Mauer wieder auf. Liegt es an der Kohle oder an der DDR? Ist man recht selber einfach rückschrittlich her? 1989 hat uns niemand gewahrt. Von allen Seiten, Alarm, Alarm! Die Zeichen der Zeit wurden wohl nicht ganz erkannt. Die Peripherie hatte niemand interagiert. Es ist reines Glück, dass es sich anders eskaliert. Die Leute stehen genauso recht wie immer. Nur größtenteils die Fresse, Erklärungsversuche, Panik und Unheimer. Es gibt den fetten Headline, aber scheren tut sich keiner. Dankeschön, das ist ja übelst geil. Ja, kann ich nichts gegen sagen, ne? Kann ich unterschreiben. Eins, zwei, drei. Denn ich bin da, geilen Beat. Dankeschön. Danke, es ist richtig wild hier. Ich bin jetzt ein neues Lied. Das, ah, ja. Das ist nicht auf einem der Alben, die ihr bei uns am Merchstand kaufen könnt. Wir wollten es richtig live spielen, aber es ging nicht. Jetzt kommt was Neues. Vielleicht klappt es nicht. Richtig geil! Heute richtig! Richtig geil! Heute richtig, richtig geil. Heute richtig, richtig geil. Ich bringe eine Pause, es ist alles nicht geil. Erste Jahre Lockdown, ich halt die Inflation rein. Ich will gar nicht viel, einfach nur mal Spaß haben. Ich will heute richtig geil, heute richtig durchstarten. Ihr könnt den Hack. Heute richtig, richtig geil. Heute richtig, richtig geil. Arbeit und Verpflichtung, Stress und immer müde sein. Jobs sind da auf Maßnahme, will in meinen Kopf nicht rein. Gott, Bulettis in der Wand, Polizei und Ordnung. Schlamm. Nachbarn, die sich nur beschweren, macht mich alles richtig krank. Heute vergesse ich diesen Scheiß, alles nicht so wichtig. Neues Album, Lieblingsband, ja, es macht mich glücklich. Panda, Korn und Fuji, Autotune und Sozialismus. Disco, Poco, Feuerwehr, wenn das doch für immer wär. Heute riecht's richtig geil. Heute riecht's richtig geil. Alle scheppern. Ist okay oder ist scheiße? Heute riecht richtig geil. Heute riecht richtig geil. Heute riecht richtig geil. Heute riecht richtig geil. Ja, runde Nummer, würde ich mal sagen. Er funktioniert. Schön. Mach ich's jetzt auch. Ne? Wir sind auch... Ey, das war kaputt. Was ist da passiert? Flasche kaputt. Was passiert hier? Ei. Weiß ich nicht. Herr Schalalalalala. Lalalala. Oh, gescheiterter Troll. Dankeschön. Tja, Daniel, jetzt hast du es mal wieder gehört, ne? Der lief auch die letzten Male immer. Scheiß Lautstärke, der war kaputt. Du warst nicht da. Ich hab das nicht richtig drunter geschoben. Naja, jetzt geht auch nur. Heutige Betagung fünf. Hamburg, Dreck, Brickkühler, Dreck. Ich brauche Budweiser, Craft Beer und Becks. Alles zu teuer, lieber ostdeutsches Bier. Doch davon gibt's nichts Vernünftiges hier. Oder gab es doch nie. Diese Planwirtschaft hat jede Vielfalt zunichte gemacht. Patriotismus auf der Welt, gegen jeden, dem aus euch gerade nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert, doch ein Otto ist, der nur Sternburg feiert. Gegen jeden, wir Patriotismus auf der Welt, gegen jeden, dem aus euch gerade nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert, doch ein Otto ist, der nur Sternburg feiert. Verpeilung vorne rechts, die meiste Kohle hab ich schon längst verzecht. Trotzdem hab ich meinen Anspruch nicht verloren. Ich geb mich nicht zufrieden mit Pfeffi oder Korn. Bisschen Wodka mit Red Bull saufen. Die treiben ihre Sportler in den Selbstmord. Dumm gelaufen und weil wir trotzdem nicht dazugehören wollen, spritze mir die Juppies mit Champagner voll. Patriotismus auf der Welt, gegen jeden, den aus der Sterne nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert, doch ein Nordhol ist, wer nur Sternburg feiert. Gegen jeden, wir Patriotismus auf der Welt, gegen jeden, den aus der Sterne nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert, doch ein Nordhol ist, wer nur Sternburg feiert. Diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen jeden, wir Patriotismus auf der Welt. Gegen jeden, dem aus der Sterne nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert. Doch ein Otto ist, der nur Sternburg feiert. Gegen jeden, wir Patriotismus auf der Welt. Gegen jeden, dem aus der Sterne nichts gefällt. Mir ist egal, was ihr vor den Lidl reiert. Doch ein Otto ist, der nur Sternburg feiert. Dankeschön. Im nächsten Lied geht es um die Polizei. Scheiß Polizei. Tom Astor ist ein Arsch. Schuld, Bullschnauzer, ich hab ein wirklich scharfes Messer. ist ein wirklich schönes neues Gesetz. Leider viel zu heiß und es zündet sich an. Du hast einen wirklich schicken Abschiebeknast unter Merkaba. Mach daraus Paula, these German Beauties. These German Beauties, Bombenregen. These German Beauties, das Volk abgeschafft. Hallo Deutschland, gute Nacht. These German Beauties, these German Beauties, Bombenregen. These German Beauties, das Volk abgeschafft. Hallo Deutschland, gute Nacht. Wirklich nicht schlecht, Drive-by, Abholzung, Dacke und Krautex. Jedes kleine Dorf in der Zone ist bald weg. Kohle, Barrer, Fahr und Kippen F6. These German Beauties, Ultra-Regen. These German Beauties, Bombenregen. These German Beauties. Hallo Deutschland, gute Nacht. These German Beauties, Ultra-Regen. These German Beauties, Bombenregen. These German Beauties. Hallo Deutschland, gute Nacht! Ja, lief doch prima. Dankeschön. Geisterkrank, was hier los ist. Ihr habt so gut viel geschafft. Danach dann. Danach können wir dann wirklich. We'll be right back. Dankeschön. Ich finde es schon geil, dass der immer noch funktioniert. Ja. Das ist auch, naja. Geh mir weg mit deinem Einzelfall, wirklich. Nein. Vor 2 Tagen war so ein Feiertag. Was war vor 2 Tagen für ein Feiertag? Ja, heute ist der 10. So. Heute ist der 10.5. Vor 2 Tagen war der 8.5. Wo lebst du verstanden? Denn wirklich? Ja, ja. Ich habe auch festgestellt, normalerweise machen wir immer so einen scheiß Instagram-Post dazu, aber das haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Ich wusste nicht, dass wir das machen. Wir haben uns weiterentwickelt, ja, doch, das muss nicht mehr sein. Wir machen das manchmal wirklich. Tatsächlich. Jeden Tag. Ach, da mal. Bist du soweit? Ja, schon, aber... Na cool. Jeden Tag. Ach, da mal. Oi. Du bist sehr bemüht und dazu sehr naiv. Du denkst, du kannst was ändern in dein räudigen Verlies. Das einzig Gute, was in dieser Stadt passiert, ist, dass du Bullengriffe einkassierst. Für mich ist das keineswegs empfehlenswert. Ich bin eher der, der lieber in der Kneipe feiert. Da mach ich krank, prüge deutsche Trottel weg wie ein Dynamo-Schrank. 8.5. ist mein Lieblingstag. Scotch, mein Sekt und die ganze Zeit nur Wavepunk. Ich war sogar mal da auf einer Aktion und dachte, da geht was. Ich freute mich schon. Doch das Einzige, was dort ging, waren Beine. Kein Gestresse, nix, nur Geplärr und Gepfeife. Am 1. Mai war's nur ein wenig besser. 10 Anti-Ips liefen in mein Messer. Nicht Lohnarbeit, sagst du deinen Auftritt ab? Ich boxe lieber Chefs mit der Basisgewerkschaft. Am 8. Mai, da mach ich krank, prüge deutsche Trottel weg wie ein Dynamo-Schrank. 8.5. ist mein Lieblingstag. Scotch, mein Sekt und die ganze Zeit nur Wavepunk. Dann auch. Dankeschön. Danke. Nee. Wow. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das Video ist eine Zumutung, wirklich. Aber wir können, also ein Deal wäre, dass wir noch ein neues Lied spielen. Ist das auch okay? Cool, dann machen wir das. Wir probieren. Brings a cloud to your eye. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. auf der Suche und langsam wird suspekt. Es ist leider nicht im Kühlschrank, wo hat es sich versteckt? Vielleicht ist der Küsse doch bestimmt nicht im AZ. Hat es sich versteckt oder ist es für immer weg? Hat es vielleicht Neues irgendwoher klaut? Gibt's das bei Ikea zum selbst zusammenbauen? Die Anleitung dafür ist ja viel zu kompliziert. Ich müsste sie ja lesen, damit es funktioniert. Ist es in der Schrankwand oder im Regal? Steht es bei der Arge, versinkt es im Kanal? Struppelt es am Fließband oder klebt sich auf die Autobahn? So viele, viele Fragen und ich komme nicht voran. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. Sie konnte es passieren, das ist mich jetzt ganz alleine. Wir haben doch gemeinsam so viel angestrebt. Vielleicht hat er nur in meinem Kopf gelebt. Dankeschön. Ah ja, vielleicht, also... Stimmt. Wir haben Suffraus vergessen, danke dir. Ich habe mit der Playlist nichts zu tun, tatsächlich. Das stimmt, tatsächlich. Richtige Entscheidung. Danke, dass du es gesagt hast, ne? Legende. Naja. Wir müssen leider, ne? Ist ja... Wie geht denn das? Also wir können das halt jetzt einfach so a cappella singen oder so, ne? Alter. Das wollte nicht wirklich... Das hättest du nicht sagen dürfen. Wir spielen noch ein Lied und dann spielen wir das einfach von Spotify ab oder so. Schön, dass ihr da seid. Oh nee, du Ratte. Ich fragte sie, kennst du dich bei Suffraus? Da gestand ich ihr, ich plane einen Suffrausch. Ich fragte sie, ich frage dich. Ja, das läuft doch. Welchen Suff ich saufen soll und welchen Suff nicht? Ich fragte sie, stimmt es, dass du was vom Suff weißt? Sie sagte mir, ich bewege mich im entsprechenden Dunstkreis. Ich sagte dann zu ihr, komm, wir gehen zu mir. Sie fragte, um dann im Suff zu eskalieren. We'll be right back. mein Sof aus. Dann gestand ich ihr, ich plane einen Sofrausch. Weil ich dringend Sof brauch, wart ich vor dem Sofhaus auf dich. Doch du kommst nicht. Wirklich. Schaden, aber im positiven Sinn. Ich habe Angst tatsächlich. Aber es fahr erst morgen Mittag, ich bin bereit zu allen. Ist voll schön hier. Ja, Jena, das waren Selbstläufer. Danke euch. Danke an Aika. Und an alle werden fallen. Es war richtig schön hier. Es war mega angenehm. Aber alles schön hat mein Ende, ne? Ja, genau, deshalb spielen nach uns noch zwei Leute. Und zwar alle werden fallen, aber mit einem Techno-Set. Das wird richtig geil. Die spielen Live-Techno. Wir hassen Techno aus tiefster Überzeugung, aber das wird gut, wenn die das live spielen. Ich werde so ironisch stampfen dazu, das steht fest. Also wir haben bloß so einen schlechten Remix von dem scheiß Kippenautomat-Lied, ne? Ist trotzdem Banger! Der ist wirklich schlecht, ihr wisst... Ihr habt gar keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst gerade. Ja. Und extrem kurz. Das war ein Fehler. Ihr wolltet das. Eben erst wurde ein Kaugummiautomat mit Sprengkörpern in die Luft gejagt. Wir danken euch. Dankeschön. Aber wir haben richtig, auch... Richtig, richtig geil, großartig. Mega schön. Wir haben auch was am Merch-Tisch dann, ne? Ich danke euch. Viel Spaß mit dem Live-Techno-Set. Wie gesagt, ich werde ironisch stampfen dazu. Idiot, Alter. Aber es war schön. Danke. Selbst. Halt die Fresse jetzt.